Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialekten-Podcasts. Und ich hoffe, ihr könnt mich hören, denn ich habe mein iPod weit weg von mir gelegt. Weit weg von mir gelegt? Naja, das klingt scheiße. Auf jeden Fall, es liegt neben mir. Vielleicht klingt das so sogar besser, als wenn ich es direkt vom Mund halte. Also, um diese Folge anzufangen, zünden wir erstmal ein paar Kerzen an. Kerzen sind immer gut, um Stimmung hervorzubringen. Ich will keine neue Gruppe vorstellen, ich will über eine alte Gruppe reden. Beziehungsweise nicht wirklich über die Gruppe. Naja, die Kerze ist angemacht. Und ja, nehmen wir einen Schluck des guten alten Whiskys. Schmeckt gut. Wobei, Scherz beiseite, es war kein Whisky. Ich mag Whisky überhaupt nicht. Ich habe es ein oder zweimal im Leben getrunken, finde ich total blödsinnig. Dafür aber Mineralwasser. Das finde ich toll. Naja, es gibt ja eine Gruppe oder mehrere Gruppen. Beschränken wir uns auf zwei. Genau, das ist viel einfacher. Über die ich gerne reden würde wollen. Und zwar nicht über die Gruppen selbst, wobei ich werde mal einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt von denen abspielen und falls ihr die nicht kennt, dann solltet ihr die wirklich mal kennenlernen, aber ich glaube, meine Hörer kennen die, denke ich zumindest. Also, habt ihr die Giganten erkannt eigentlich? Ich hoffe ja, denn wir sprechen hier über eine der größten Bands überhaupt. Oder sagen wir mal, eine der größten Bands der 60er, 70er und 80er Jahre in den Staaten, aber auch hier in Europa. Und zwar über Led Zeppelin. Oder Led Zeppelin, wie man es in Deutsch sagen würde. Und das bekannteste, ich glaube, eins der bekanntesten Lieder von denen war ja Stairway to Heaven. Und ich finde das einfach nur klasse, dass ja, diese charismatischen, wirklich jungen Menschen so ein geiles Lied rausgebracht haben. Finde ich eigentlich nur super. Und genau darüber wollte ich reden, denn ich schreibe wieder mal an meinem Roman weiter. Also beziehungsweise nicht ich, also nicht der Ruben Vagabund, sondern ich, Fred Burg, das ist mein Alias, wenn ich schreibe. Also so der Schriftsteller in mir heißt Fred Burg, der Podcaster heißt Ruben Vagabund, der Künstler heißt The Wizard of Avignon, keine Ahnung, also auf jeden Fall so eine ganz komplizierte, komische, multikulti, naja, auseinander zerfetzte Seele. Ego-Trieb-Mensch oder was weiß ich was auch immer. Ich habe mich da jetzt ein bisschen verloren. Naja, auf jeden Fall, Led Zeppelin, Stairway to Heaven, wirklich, wirklich ein gutes Lied. Dann gibt es dann aber noch eine andere Gruppe, die wirklich, wirklich gut ist, finde ich zumindest. Und ja, über die sollte man auf jeden Fall auch mal reden. Doch bevor ich über die kurz versage und ja, ich komme erstmal zurück zu etwas anderem. Wieso stelle ich euch diese Bands eigentlich vor, die ihr eigentlich schon kennt? Und zwar, es ist ja, wie gesagt, ich schreibe wieder an meinem Roman und ich brauche Inspiration, also Inspiration. Und die bekomme ich dann meistens von den Gruppen, halt eben wie Led Zeppelin oder wie die Gruppe, die ich euch gerade vorstelle, oder wie von Jim Morrison und sowas. Also ich mag, wenn ich die Leute höre und dann denke, was die alles schon getan haben, während die so jung waren, dann kann ich dann auch so einen Roman fertig schreiben, also oder einfach eine Sendung drüber machen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier ist die zweite Gruppe, die ihr, ich denke, kennt. Also viel Spaß damit. Also, habt ihr die Gruppe eigentlich erkannt oder soll ich die noch ein wenig vorspielen? Naja, spielen wir die noch ein wenig vor. Übrigens, so würde ich auch gerne Gitarre spielen können. Und ich glaube, ich wäre nicht der Einzige. Ist doch einfach nur ein geiles Lied, finde ich zumindest. Und falls ihr es nicht erkannt habt, das waren Deep Purple mit Child in Time. Und das ist also von dem Album In Rock. Und ja, was soll man dazu nur sagen? Also ich bin eigentlich immer hin und weg davon. Und ich wollte eigentlich nur dieses kurze Feeling mit euch teilen, das ich habe, während ich schreibe, denn so, ich bekomme immer Inspiration, wenn ich mir sage, da gibt es junge Menschen, die sowas geschafft haben. Und wenn ich großartige Bücher lese, dann habe ich nicht wirklich Lust zu schreiben, denn ich habe Lust, die zu lesen. Wenn ich aber großartige Musik höre, dann habe ich auch Lust, was Großartiges zu machen. Also beziehungsweise muss nicht wirklich großartig sein. Klingt jetzt total schwachsinnig, aber auf jeden Fall, wenn ich mir sage, ja, die haben sowas geschafft, dann kann ich auch mal ein paar Zeilen schreiben. Und ich lasse mich dann wirklich davon mitreißen und davon inspirieren. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt, also ob das jetzt wirklich rübergekommen ist, wie ich es gerne hätte. Aber auf jeden Fall, also diese zwei Bands, unter anderem auch die Doors und Eric Clapton und ganz, ganz, ganz viele andere amerikanische Bands und Sänger, die waren wirklich eine super Inspiration und sind immer noch eine super Inspiration, wenn ich meine Bücher schreibe. Und nicht nur die englischen Bands, sondern auch die deutschen, sowie der Künstler, über den ich als nächstes reden werde in einer nächsten Folge. Also seid gespannt, wer ist der deutsche Künstler, den ich so gerne mag und über den ich reden werde. Das war's von mir. Wieder mal kein Wutanfall, aber ist eigentlich auch besser so, oder? Naja, auf jeden Fall, das war's von mir. Viel Spaß, euer Rumvagabund.